Kundgabe 5625. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.03.1953. Last der Sünde. Jesus Christus, Retter. Die Last der Sünde zieht die Menschen herab. Darum streben sie mehr der Tiefe zu als zur Höhe. Denn es ist die Sünde des einstigen Abfalles von mir, die auch der Anlass war zur Verkörperung der Gottheit im Menschen Jesus. Diese Sünde war die bewusste Abkehr von mir, dem Gegenpol zu, der also die Finsternis beherrscht, wie ich im Lichtreich throne von Ewigkeit zu Ewigkeit. Solange diese Sünde noch nicht abgetragen ist, wird sie herabziehen, was gleichbedeutend ist, dass ohne Inanspruchnahme Jesu Christi, ohne Anerkennen seines Erlösungswerkes, der Mensch behaftet bleibt mit dieser Sünde und nimmermehr zur Höhe gelangen kann. Wenn von sündiger Menschheit gesprochen wird, so ist darunter nicht immer der sündige Lebenswandel auf Erden zu verstehen. Doch jene große Sünde ist es, von der die Menschen belastet sind. Und diese ist auch der Anlass der Gottferne der Menschen, des Unglaubens und der Lieblosigkeit. Denn diese Sünde besteht in diesen Erscheinungen. Und darum ist es verständlich, dass die große Sünde mit ihren Merkmalen immer offensichtlicher wird, je mehr der Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk schwindet. Je weniger Jesus Christus anerkannt wird als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Es ist wohl auch Schuld daran, dass den Menschen das Wissen um die reine Wahrheit fehlt, dass sie mangelhaft unterrichtet wurden und es ihnen dadurch schwerer gemacht wurde, zu glauben. Doch der willige Mensch, der nur das kleinste Verlangen hat nach dem Wahren und Göttlichen, wird auch immer von mir aus eine so gnadenvolle Führung erleben, dass er zum Erkennen kommt. Die Menschheit aber ist nicht willig. Sie nützet ihren freien Willen schlecht, der sich entscheiden soll zwischen zwei Herren, aber sich nicht erst Kenntnis verschafft über den Herrn, der ihr Ziel sein soll. Die Sünde hält sie gefangen. Die Sünde zieht sie hinab. Und die Menschheit wehrt sich nicht, obgleich sie sich wehren könnte. Denn sie lebt nicht in der Liebe, durch die sie Kraft empfangen könnte. Und ohne Jesus Christus gibt es für die Menschen keine Rettung. Darum muss Jesus Christus und sein Erlösungswerk allen Menschen verkündet werden. Sie müssen immer wieder hingewiesen werden auf ihren Zustand und auf die Hilfeleistung durch den göttlichen Erlöser. So wie meine Diener auf Erden es erreichen, dass sie Glauben finden bei ihnen, sind diese gerettet. Denn ob auch der Zustand beim Ableben noch so mangelhaft ist, sie können im geistigen Reich noch aufwärts steigen, so sie nur ihn gefunden haben. Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, der für ihre Sünden gebüßt hat durch seinen Tod am Kreuze, der die große Sündenschuld für die gesamte Menschheit getilgt hat, durch seine übergroße Liebe zu den Menschen und der darum auch anerkannt werden muss als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Amen.